wie ein Tier. Ob groß oder klein, ob schwarz oder weiß, wir lieben alle Tiere hier. Schon morgens ganz in der Früh, da schallt es laut Hotzehü, wenn wir im Galopp ganz hoch auf dem Ross hinaus in bunte Wiesen ziehen. Wau wie wau, so bellt unser Schlumpfenhund. Hunde, Katzen, Hasen und ein Pferd, die haben wir und noch viel mehr. Wau, wie wau, so bellt unser Schlumpfenhund. Mau, miau, schnurrt die Katz. Brumm, bra, brumm, und der kleine Schlumpfenbär und springt ganz schnell von Ast zu Ast. Im Schlumpfenland haben wir für jeden Schlumpfi ein Tier. Ob groß oder klein, ob schwarz oder weiß, wir lieben alle Tiere hier. Das Vögelein freut sich sehr, es singt mit dem Schlumpfenbär. Hunde.